Live. Infos. Mit Arne Hell um 21 Uhr. SPD will gegen Atomvertrag klagen. Polizei findet Kleidungsstück von vermisstem Mirko. Und das Wetter macht morgen Lust auf rausgehen. Die Bundesregierung muss sich weiter Kritik anhören wegen der umstrittenen Abmachungen mit der Atomindustrie. SPD-Chef Gabriel nannte den Vertrag mit den Energiekonzernen einen Skandal. Seien Sie mal sicher, dass dieses Verfahren insgesamt, auch schon deshalb, weil ja offensichtlich der Bundesrat umgangen werden soll, am Bundesverfassungsgericht landen wird. Die Grünen warfen der Bundesregierung vor, sich ihre Politik von den Atomkonzernen diktieren zu lassen. Erst gestern war der Vertrag bekannt geworden, den Regierung und Unternehmen am Sonntag unterzeichnet hatten, zusätzlich zur Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. Darin werden den Unternehmen finanzielle Zugeständnisse gemacht. In Mönchengladbach haben Polizei und Staatsanwaltschaft erste Ermittlungsergebnisse im Fall des vermissten Mirko bekannt gegeben. Unter anderem wurde die Hose des 10-Jährigen gefunden. Aus Mönchengladbach berichtet Doro Blome-Müller. Eine Zeugin hatte das Kleidungsstück am Samstag auf einem Parkplatz in der Umgebung von Grefrath neben einem Mülleimer gefunden und mitgenommen, weil es ihr noch brauchbar erschien. Aufgrund der intensiven Medienberichterstattung erfuhr die Frau davon, dass die Hose möglicherweise bei der Suche nach dem Jungen wichtig sein könnte und brachte sie am Dienstag zur Polizei. Wann die Hose auf den Parkplatz gelangte, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, ob sich außer der DNA des Jungen weiteres Genmaterial an dem Kleidungsstück befindet. Inzwischen wurde die großflächige Suche nach dem Kind eingestellt. Man gehe jetzt gezielt Hinweisen nach, so die Polizei. Auf dem Flughafen in der türkischen Stadt Istanbul sind möglicherweise mehrere deutsche Islamisten festgenommen worden. Das ZDF berichtet, dass darunter ein 24-Jähriger sei, der seit längerem von der deutschen Polizei gesucht wird. Er soll vor einem Jahr in ein Ausbildungslager der Taliban in Afghanistan gereist sein. Das Auswärtige Amt hat den Bericht nicht direkt bestätigt. Es sagte aber, dass drei Deutsche im Moment in der Türkei in Auslieferungshaft sitzen. In der ersten Fußball-Bundesliga kämpft der FC Schalke im Moment um die ersten Punkte der Saison. Zum Auftakt des dritten Spieltags ist Schalke bei Hoffenheim zu Gast. Nach einer guten halben Stunde steht es da immer noch 0-0. In der zweiten Bundesliga haben die NRW-Vereine ihre Spiele heute gewonnen. Paderborn holte den ersten Sieg der Saison zu Hause mit 2-0 gegen Union Berlin. Oberhausen gewann in Ingolstadt mit 2-1. 1 live. Sektorwetter. Der Abend bleibt regnerisch. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf bis zu 10 Grad. Morgen wird es richtig schön. Kaum Wolken und viel Sonne. Mülheim und Hennef schaffen bis zu 23 Grad, Bornheim bis zu 25. Genauso freundlich fängt auch der Sonntag an. Ab dem Nachmittag dann zieht es sich vom Niederrhein her aber wieder zu und es kann schauern. Stauschau. A1 Köln Richtung Euskirchen, zwischen Kreuz Bliesheim und Euskirchen, da wird gebaut, 5 Kilometer Stau. A1 Euskirchen Richtung Köln, zwischen Frechen und Köln-Böcklemünd, Baustelle 2 Kilometer. A3 Köln Richtung Frankfurt, zwischen Bad Honnef-Linz und Neuwiete hat es einen Unfall gegeben, inzwischen 8 Kilometer Stau. A57 Krefeld Richtung Köln, zwischen Köln-Worringen und Köln-Bickendorf, Baustelle 5 Kilometer stockend. Und A59 Bonn-Köln in beiden Richtungen jetzt, in Höhe Bonn-Pützchen, 1 Kilometer Stau.